Erster lobt Gott, alle Diener von Gott. Ihr steht in der Nacht in seinem Haus. Zweiter hebt eure Hände zum heiligen Ort hoch. Lobt Gott dort. Dritter, Gott soll euch vom Berg Zion aus segnen. Er hat den Himmel und die Erde gemacht.